sprichst zwar, lieber Gott, zu meiner Seelenruh, mir einen Trost in meinem Leiden zu. Ach, aber meine Plage vergrößert sich von Tag zu Tage, denn meine Feinde sind so viel, mein Leben ist ihr Ziel, ihr Bogen wird auf mich gespannt. Sie richten ihre Pfeile zum Verderben. Ich soll von ihren Händen sterben. Gott, meine Not ist dir bekannt. Die ganze Welt wird mir zur Marterhöhle. Hilf, Helfer, hilf, errette meine Seele.